Wer gibt mir heute meine Lüge? Was ich will, ist nicht, was ich kriege. Die Wandler von gestern sind aufgebraucht. Die Wahl von morgen ist auf das Parkhaus. Schnell zur Gewohnheit, bau dir ein Haus und suche die Freiheit. Offene Türen mit dem Kopf durch die Wand, bin nur noch müde, zu lange gerannt. Wer gibt mir heute meine Lüge? Was ich will, ist nicht, was ich kriege. Die Wahl von gestern sind aufgebraucht, die Wahl von morgen ist auf dem Parkhaus. Briefkasten ist leer. Ich wasch mir die Füße. Keine Briefe von dir. Die neue Zeitung. Meine Milch brennt an. An Radiokrisen. Ich schaue mich an. Auf der Toilette der alte Spiegel. Wer gibt mir heute meine Lüge? Was ich will, ist nicht, was ich kriege. Die Worte von gestern sind aufgebraucht.